Fimblecast. Und ich darf euch jetzt Nicole Hornung von der Piratenpartei ankündigen. Super! Bitte Demonstranten! Bitte, werte Demonstranten! Dieses Grundgesetz hier hat Symbolcharakter! Es ist nass geworden, durch weich, so wie unsere Bundesregierung unser Grundgesetz auch ausweicht. Aber wir werden uns nicht von solchem aufgeweichten Grundgesetz daran hindern lassen, unsere Meinung kundzutun, unseren Politikern zu sagen, halt!